Lord Jim. Hörspiel nach Joseph Conrad. Teil 4. Ich habe Ihnen diese beiden Episoden von Jims plötzlichem Verschwinden bei dem Reismühlenbesitzer sowie bei Ekström und Blake ausführlich erzählt, um Ihnen zu zeigen, was Jim unter diesen neuen Lebensbedingungen mit sich anfing. Das tägliche Brot fortwerfen, um die Hände für einen Ringkampf mit einem Gespenst frei zu bekommen. Nach einer gewissen Zeit wurde er innerhalb des Zirkels seiner Wanderungen regelrecht berühmt. Zum Beispiel in Bangkok, wo er bei Yucca Brothers, Spediteuren und Teakholzhändlern Anstellung fand, war es fast ergreifend mit anzusehen, wie er im hellen Sonnenglanz dahinging und sein Geheimnis hütete, das alle Welt bis zu den Holzflößern im Innern kannte. Schomberg, der Inhaber des Hotels, in welchem er Logis genommen hatte, teilte jedem Gast eine reich ausgeschmückte Version von Jims Geschichte mit. Ich bemerkte, dass völlig Fremde Zuneigung zu ihm fassten wie zu einem lieben Kind. Ich hörte Sigmund Jacka, einen gebürtigen Schweizer, sich wohlwollend über ihn äußern und sagen: Für sein jugendliches Alter hat er eine große Kapazität. Warum schicken Sie ihn nicht ins Innere? Er wird die Sache richtig anfassen. Das ist eine gute Idee. Leider kam es an jenem Abend zu einem sehr unerfreulichen Ereignis im Hotel. Einem Ereignis der beklagenswerten Gattung der Wirtshausschlägereien. Und die andere Partei war ein schielender Däne. Der Kerl war natürlich ein miserabler Billardspieler und hatte genug getrunken, um nach dem sechsten Spiel unangenehm zu werden. Und machte irgendeine verächtliche Bemerkung auf Jims Kosten. Glücklicherweise konnte der Kerl schwimmen. Das Zimmer führte auf eine Veranda und der Mehnam floss sehr breit und schwarz unter ihr vorbei. Jeder im Raum wusste offensichtlich Bescheid. Ja, jeder! Ich brachte Jim, wie Sie wissen, fort von Bangkok und bei De Jong unter. Aber er hatte etwas von jener Geschmeidigkeit verloren, die ihn früher befähigte, nach jeder Niederlage in seine unerbittliche Haltung zurückzukehren. Gott, diese Arbeit bringt einen um. Möchten Sie diese Gegend nicht ganz verlassen und es in Kalifornien oder an der Westküste versuchen? Was wäre damit schon gewonnen? Ja. Ich spürte sogleich, dass er recht hatte. Was er wollte, war eine Gelegenheit. Ich hatte ihm zwar viele Gelegenheiten geboten, aber es waren nur Gelegenheiten zum Brotverdienst gewesen. Deshalb beschloss ich, Stein aufzusuchen und ihn um Rat zu fragen. Dieser Stein war ein wohlhabender und angesehener Kaufmann. Sein Haus, Stein und Co., hatte ein großes interinsulares Geschäft mit einer Anzahl Handelsniederlassungen an den entlegensten Orten. Das sanfte Licht schlichter, unermüdeter und kluger Herzensgüte überstrahlte sein langes, bartloses Gesicht. Es hatte tiefe, senkrechte Furchen und war blass wie das Gesicht eines Mannes, der immer ein sesshaftes Leben geführt hat, was in Wirklichkeit keineswegs der Fall war. Er war auch ein recht angesehener Naturforscher. Die Entomologie war sein Spezialgebiet. Seine Sammlung von Buprestidae und Longicornia, alles Käfer, hatte seinen Ruhm über die Erde verbreitet. Der Name dieses Kaufmanns, Abenteurers, ehemaligen Ratgebers eines malaiischen Sultans, war aufgrund einiger Scheffel toter Insekten unter gelehrten Leuten in Europa bekannt geworden, die keine Ahnung hatten von seinem Leben und Charakter und gewiss auch kein Verlangen, etwas darüber zu erfahren. Ich, der ich Bescheid wusste, hielt ihn für äußerst geeignet, meine vertrauliche Mitteilung über Jims Ungemach und auch mein eigenes anzuhören. Nur eine Ecke des großen Zimmers, die Ecke, in welcher sein Schreibtisch stand, wurde von einer abgeschirmten Leselampe hell erleuchtet. Der Rest des weiten Raumes zerfloss in gestaltloser Düsternis wie eine Höhle. Die Glaskästen der Schmetterlingssammlung waren in drei langen Reihen auf kleinen Tischen angebracht. Einer dieser Kästen war entfernt worden und stand auf dem Schreibtisch. Schauen Sie her. Nur noch ein solches Exemplar haben Sie in Ihrem London und sonst keines. Meiner kleinen Vaterstadt werde ich diese Sammlung vermachen. Etwas von mir. Das Beste. Wundervoll. Er war in Bayern geboren und hatte als junger Mann an der revolutionären Bewegung des Jahres 1848 teilgenommen. Unter großen Gefahren gelang es ihm zu entkommen und er fand Zuflucht bei einem republikanisch gesinnten Uhrmacher in Triest. Von hier aus schlug er sich mit einem Vorrat billiger Uhren nach Tripolis durch. Dort begegnete Stein einem holländischen Reisenden. Dieser Naturforscher war es, der ihn als eine Art Assistenten anstellte und mit nach dem Osten nahm. Sie reisten 4 Jahre lang im Archipel umher und sammelten Insekten und Vögel. Dann fuhr der Naturforscher nach Hause und Stein blieb bei einem alten Kaufmann, dem er auf seinen Reisen im Inneren von Celebes begegnet war. Dieser alte Schotte, der einzige Weiße, dem damals erlaubt war, dort zu leben, war ein Günstling des Oberhauptes des Wajo-Staates, einer Frau. Ich habe oft aus Steins Mund gehört, wie ihn dieser Herr, der auf einer Seite leicht gelähmt war, an ihrem Hof vorstellte, kurz bevor ein neuerlicher Schlaganfall ihn hinwegraffte. Er kam in die Ratshalle, wo all die Rajas, Pangerans und Häuptlinge um die Königin versammelt waren. Eine dicke, runzelige Frau, sehr frei in ihrer Redeweise, wie Stein sagte, die sich auf einer hohen Couch unter einem Baldachin zurücklehnte. Der alte Kaufmann packte Stein am Arm und führte ihn direkt vor die Lagerstatt. »Sehen Sie, Königin, und Sie, Rajas, dies ist mein Sohn. Ich habe mit euren Vätern Handel getrieben, und wenn ich sterbe, wird er mit euren Söhnen Handel treiben.« Aufgrund dieser schlichten Formalität erbte Stein die privilegierte Stellung des Schotten und seinen Warenvorrat zusammen mit einem wehrhaften Haus am Ufer des einzigen schiffbaren Flusses. Kurz darauf starb die Königin. Stein ergriff die Partei eines jüngeren Sohns, von dem er nie anders als von meinem armen Mohammed Bonzo sprach. Sie beide vollbrachten unzählige Heldentaten, bestanden wunderbare Abenteuer und hielten sogar eine 30-tägige Belagerung im Haus des Schotten mit nur 20 Anhängern gegen eine ganze Armee aus. Nach ungefähr 8 Jahren und gerade als der Frieden für alle Ewigkeit gefestigt schien, wurde sein armer Mohammed Bonzo vor dem Tor seiner königlichen Residenz ermordet. Dieses Ereignis machte Steins Position äußerst gefährlich. Aber er wäre vielleicht dort geblieben, hätte er nicht kurz darauf Mohammeds Schwester verloren. Meine liebe Frau, die Prinzessin, wie er feierlich zu sagen pflegte. Sie hatte ihm eine Tochter geschenkt, aber Mutter und Kind starben innerhalb weniger Tage an einem ansteckenden Fieber. Er zog aus dem Land, das ihm durch diesen grausamen Verlust unerträglich geworden war. Er begann von vorn und erwarb sich im Laufe der Jahre ein beträchtliches Vermögen. Anfangs reiste er viel zwischen den Inseln hin und her. Aber das Alter machte sich bemerkbar. Und seit kurzem verließ er kaum noch sein geräumiges Haus 3 Meilen vor der Stadt, in einem ausgedehnten Garten, umgeben von Ställen, Kanzleien und den Bambushütten für seine Bediensteten und Gefolgsleute. Jeden Morgen fuhr er in seiner leichten Kutsche in die Stadt, wo er ein Kontor mit weißen und chinesischen Angestellten hatte. Im Übrigen lebte er einsam, aber nicht als Menschenfeind. Mit seinen Büchern und Sammlungen, beschäftigt mit der Klassifizierung und Ordnung der Gattungen, in Korrespondenz mit den Insektenforschern Europas. Wunderbar! Sehen Sie nur diese Schönheit! Aber sie ist noch nichts. Sehen Sie nur die Akkuratesse, die Harmonie. Und so zerbrechlich, so stark, so exakt. Das ist Natur. Das Gleichgewicht kolossaler Kräfte. Jeder Stern steht so. Und jeder Grashalm steht so. Und der mächtige Kosmos in vollkommener Ausgewogenheit bringt das hervor. Dieses Wunder. Dieses Meisterwerk der Natur. Nie habe ich einen Insektenforscher so reden hören. Meisterwerk. Und der Mensch? Na, der Mensch ist erstaunlich. Aber er ist kein Meisterwerk. Manchmal will es mir scheinen, als sei der Mensch dort hereingekommen, wo kein Platz für ihn ist. Denn warum sonst sollte er einen Platz für sich beanspruchen? Warum sollte er umherrennen und solch einen Wirbel um sich machen? Von den Sternen reden, die Grashalme stören. Schmetterlinge fangen. Setzen Sie sich. Danke. Ich fing dieses seltene Exemplar selber an einem schönen Morgen. Und ich war tief bewegt. Sie wissen nicht, was es für einen Sammler bedeutet, solch ein Exemplar zu fangen. Und er berichtete, wie eines Nachts ein Bote von seinem armen Mohammed eintraf, um ihm mitzuteilen, dass seine Anwesenheit in der Residenz, wie er es nannte, erforderlich sei, die 9 oder 10 Meilen entfernt lag und über einen Reitweg, der durch bebautes Ackerland und Wald führte, zu erreichen war. Früh am nächsten Morgen brach er von seinem wehrhaften Haus auf, nachdem er seine kleine Emma umarmt und der Prinzessin, seiner Frau, die Herrschaft über das Haus übertragen hatte. Sie trug eine weiße Jacke, goldene Nadeln im Haar und über der linken Schulter einen braunen Lederriemen mit einem Revolver daran. Sie ermahnte mich, vorsichtig zu sein und, wenn möglich, vor Einbruch der Dunkelheit zurückzukommen. Und sie sagte, was für eine große Torheit es von mir sei, allein zu reiten. Wir waren im Krieg und das Land war unsicher. Meine Leute legten kugelsichere Fensterläden vor und luden ihre Gewehre. Und sie bat mich, keine Angst zu haben. Sie könnte das Haus gegen jedermann verteidigen, bis ich zurückkehrte. Ah, ich sah sie gern so tapfer und jung und stark. Auch ich war damals jung. Ich hatte einen erbitterten Feind, einen großen Adligen und Schurken obendrein, der mit seiner Bande in der Gegend sein Unwesen trieb. Ich trabte 4 oder 5 Meilen. Nachts hat es geregnet, aber der Dunst hatte sich schon wieder gehoben und das Antlitz der Erde war rein. Es lag lächelnd vor mir, so frisch und unschuldig wie ein kleines Kind. Plötzlich feuerte jemand eine Salve ab. Ich höre, wie mir die Kugeln um die Ohren sausen und mein Hut rutscht mir in den Nacken. Ein Hinterhalt. Ich denke, da wird ein Kniff nötig sein. Mein Pony schnaubt, springt und ich lasse mich langsam vornüber sinken, den Kopf in der Mähne des Tieres. Mit einem Auge sehe ich über seinen Hals hinweg eine kleine Rauchwolke über einem Bambusgestrüpp zu meiner Linken hängen. Mit der rechten Hand ziehe ich sachte, sachte meinen Revolver. Ich lasse sie so dicht an mich herankommen wie diese Tür hier. Und dann, peng, peng, peng. Ich ziele sogar noch bei jedem Schuss. Dann sitze ich allein auf meinem Pferd, mit der lächelnden Erde um mich her und den Leichen dreier Männer. Als ich ihre Gesichter betrachte, bemerke ich, dass etwas wie ein schwacher Schatten über eine Stirn huscht. Es war der Schatten dieses Schmetterlings. Ich stieg ab, reiße mir den weichen Filzhut vom Kopf. Ein Schritt, Vorsicht, noch ein Schritt. Flaps, ich habe ihn erwischt. Ja, ja, guter Freund, an jenem Tag besaß ich alles, was ich mir wünschte. Ich hatte meinem stärksten Gegner einen Streich gespielt. Ich war jung und stark. Ich genoss Freundschaft. Ich besaß die Liebe einer Frau. Ein Kind hatte ich, das mir das Herz erfüllte. Und sogar dieser seltene Schmetterling, von dem ich einst des Nachts geträumt hatte, war mir in die Hand gelegt worden. Freund, Frau, Kind. Na, und was bringen Sie für gute Nachrichten? Um die Wahrheit zu sagen, Stein, ich bin gekommen, um Ihnen ein Exemplar zu beschreiben. Einen Schmetterling? Einen Menschen. Ach so. Nun, auch ich bin ein Mensch. Da haben Sie ihn, wie er war. Er verstand es, so freundlich, aufmunternd zu sein. Mit übereinander geschlagenen Beinen hörte er mich bis zu Ende an. Ich verstehe sehr gut. Er ist romantisch. Wie ist das zu behandeln? Es gibt nur eine Arznei. Nur eines kann uns von uns selbst kurieren. Ja. Streng genommen ist die Frage nicht, wie man geheilt wird, sondern wie man leben soll. Ja, ja, im Allgemeinen. Das Sein? Ach, das Sein. Wir wollen auf so viele verschiedene Weisen sein. Dieser prächtige Falter findet ein Häufchen Erde und bleibt still darauf sitzen. Aber der Mensch wird nie still sitzen bleiben. Einmal möchte er so sein, ein anderes Mal so. Ich sage Ihnen, mein Freund, es ist nicht gut für uns, wenn wir erkennen müssen, dass wir unsere Träume nicht verwirklichen können. Weil wir nicht stark genug sind. Oder nicht klug genug. Tja. Na kommen Sie, heute Nacht schlafen Sie hier und morgen früh werden wir uns etwas Praktisches ausdenken. Etwas Praktisches. Er ist romantisch. Ja, er ist romantisch. Und das ist schlimm. Das ist sehr schlimm. Aber auch sehr gut. Aber ist er es gut? Gewiss. Das macht ihn für Sie und mich existent. Vielleicht ist er es. Sicher aber sind Sie gut. Naja, ich existiere auch. Ja, und unter anderem träumten Sie von einem Schmetterling. Aber als Ihnen dieser Traum über den Weg flog, da ließen Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen. Und wissen Sie, wie viele Gelegenheiten ich mir entgehen ließ? Wie viele Träume ich verlor? Schlafen Sie wohl. Und morgen müssen wir etwas Praktisches tun.